Visierte Kassen und Registraturen und suspendierte Richter dort und Schreiber. Warum? Ich weiß nicht. Ab Offizio. So, den Teufel auch. Und in der Frühheit sucht man den Richter, dem man in seinem Haus Arrest gegeben, und findet hinten in der Scheue ihn am Sparren hoch des Daches aufgehangen. Was sagt ihr? Hilf inzwischen kommt herbei, man löst ihn ab, man reibt ihn und begießt ihn, ins nackte Leben bringt man ihn zurück. So. Doch jetzt so wird versiegelt, in seinem Haus vereidet und verschlossen. Es ist, als wäre er eine Leiche schon. Und auch sein Richteramt ist schon beerbt. Hey, Henker, seht. Und dieser Vorfall einzig ist schuld, dass der Gerichtsrat noch nicht hier. Zum Mittag treffe er doch unfehlbar ein. Zum Mittag? Gut, Gevatter, jetzt gilt's Freundschaft. Ihr wisst, wie sich zwei Hände waschen können. Ihr wollt auch gern, ich weiß, Dorfrichter werden. Und ihr verdient's bei Gott so gut wie einer. Doch heute ist noch nicht die Gelegenheit. Heute lasst ihr noch den Kelch vorübergehen. Dorfrichter? Ich? Was denkt ihr auch von mir? Zu seiner Zeit, ihr wisst, schwieg auch der große Demosthenes, folgt hierin seinem Muster. Bin ich König nicht von Mazedonien, kann ich auf meine Art doch dankbar sein. Nun denn, so kommt, Gevatter, folgt mir ein wenig zur Registratur. Die Aktenstöße setz ich auf, denn die legen wie der Turm zu Babylon. Gott helf, Herr Richter. Der Gerichtsrat Walter lässt seinen Gruß vermelden. Gleich wird er hier sein. Ei, du gerechter Himmel! Liese! Gaete! Ruhig, ruhig jetzt. Lasst euren Dank vermelden. Was tue ich jetzt? Was lasse ich? Liese! Grete! Hier sind wir ja. Was wollt ihr? Fort, sag ich. Kuhkäse, Schinken, Butter, Würste, Flaschen. Aus der Registratur geschafft. Und flink? Ja. Du nicht, die andere. Wie, was? Maulaffe, du, ja. Ich? Gottsblitz, Margarete. Liese soll die Kuhmagd in die Registratur. Sprecht soll man euch verstehen. Fort, schaff mir die Perücke. Marsch, aus dem Bücherschrank. Geschwind, pack dich. Im Bücherschrank, Herr Richter, finde ich die Perücke nicht. Warum nicht? Weil ihr... Nun! Gestern Abend, Glock 11. Nun, werde ich's hören. Ei, ihr kamt ja, besinnt euch, ohne die Perücke ins Haus. Ich? Ohne die Perücke? In der Tat, da ist die Liese, die es bezeugen kann. Und eure andere ist beim Perückenmacher. Ich mehr? Ja, meiner treu, Herr Richter Adam. Kahlköpfig wart ihr, als ihr wiederkamt. Ihr spracht, ihr wärt gefallen, wisst ihr nicht? Das Blut musste ich euch noch vom Kopfe waschen. Sie Unverschämte! Ich will nicht ehrlich sein. Halt's Maul, sag ich! Es ist kein wahres Wort. Habt ihr die Wund seit gestern schon? Nein, heute. Die Wunde heute und gestern die Perücke. Ich trug sie weiß gepudert auf dem Kopfe und nahm sie mit dem Hut auf Ehre, bloß als ich ins Haus eintrat, aus Versehen ab. Was die gewaschen hat, das weiß ich nicht. Scher dich zum Satan, wo du hingehörst. In die Registratur! Geh, Margarete. Gevatter Küster soll mir seine borgen. In meiner hätte die Katze heute Morgen gejungt, das Schwein. Sie läge eingesäuert mir unterm Bette da. Ich weiß nun schon. Die Katze? Was? Seid ihr? Kanallen, die balzen sich und jungen, wo ein Platz ist. So soll ich hingehen? Ja, und meinen Gruß an Mumme Schwarzgewand, die Küsterin. Ich schick dir die Perücke unversehrt noch heute zurück. Ihm brauchst du nichts zu sagen, verstehst du mich? Ich werde es schon bestellen. Mir ahndet heute nichts Gutes, Gevatter Licht. Warum? Es geht bunt alles über Ecke mir. Ist nicht auch heute Gerichtstag? Allerdings, die Kläger stehen vor der Türe schon. Der Teufel hol's. Wenn's auch der Traum nicht ist. Ein Schabernack, sei es wie es woll, ist wieder mich im Werk. Gott grüß euch, Richter Adam. Ei, willkommen. Willkommen, gnädiger Herr, in unserem Häusum. Wer konnte, du gerechter Gott, wer konnte so freudgen Besuches sich gewärtgen? Kein Traum, der heute früh Glock 8 noch zu solchem Glücke sich versteigen durfte. Ich komme ein wenig schnell, ich weiß, und muss